Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Rauchen. Von der britischen Prog-Rock-Band Camel und Musik aus dem Jahr 1974 hin zu John Coltrane. Für mich persönlich hat der 1. Mai 2013, der Tag der Arbeit also, Feiertag, eine über das sowieso schon vorhandene Maß hinausgehende, echte Bedeutung. Mit ihm nämlich tritt in Nordrhein-Westfalen oder, um es im 1Live-Deutsch zu sagen, in weiten Teilen des Sektors, das Gesetz zum Schutz von Nichtrauchern in Kraft. Strikte Rauchverbote also von nun an in Fußballstadien, Kneipen, Clubs und Gaststätten. Dort also, wo unser eins als Raucher in all den Jahren bis hierhin besonders gern gezündelt hat. Schluss aus Feierabend. Wer künftig rauchen will, geht auf die Straße oder aber in den Hof. Beides ist natürlich genau doof. Ich bin übrigens fest überzeugt davon, dass ich meine erste Zigarette tatsächlich in einer Kneipe geraucht habe. Unter den Linden, so muss sie wohl geheißen haben, und war viele Jahre lang die Vereinskneipe eines Fußballvereins, des SC Arminia 07 Hamm. Dort kickte ich als Schüler. Zumeist sonntags am Vormittag. Nach dem Spiel duschen, anziehen, packen und mit der Sporttasche dann rüber in die Kneipe. Das war eine Art Ritual. Alle in der Kneipe waren Fußballer, Sportler und fast alle rauchten. Es muss einer der Älteren gewesen sein, der mir irgendwann auf die Schulter schlug und wohl sinngemäß sagte, na Langer, wieder verloren? Komm, rauch dir erst mal eine. Vermutlich hatte ich irgendwann keine Lust mehr, immer und immer wieder Nein zu sagen. Also sagte ich Ja und paffte eine dieser Filterzigaretten, die ich freilich schon bald nicht mehr anrührte, weil ich umstieg auf einen der damals gängigen sogenannten Drehtabak. Einen übrigens mit einem wunderhübschen Namen. Papaya oder Papavia? Nein, Batavia. rauchen. Wo waren wir gleich stehen geblieben? Batavia. Das war eine von nahezu unzählig vielen Tabaksorten, die man als 50-Gramm-Packung erwerben konnte, um dann eben Zigaretten daraus zu drehen. Erzählungen aus einer anderen Welt freilich sind das natürlich nicht. Diese Tabakpackungen gibt es ja bis heute, im Preis allerdings heftig gestiegen, im Inhalt zwischenzeitlich auf 40 Gramm geschrumpft. Rückblickend würde ich schon sagen, ja, ich war ein Kneipentyp. Sonntags hing ich bis in den späten Nachmittag in der Fußballerkneipe ab, unter den Linden. An anderen Tagen bevorzugte ich die wenigen Alternativkneipen in unserer Stadt und blieb dort nicht selten bis zur sogenannten Sperrstunde. Oft verhielt es sich genauso wie in dem Song von Oasis, eben gehört, Cigarettes and Alcohol. Man suchte die Action, hoffte, dass irgendetwas passiert, spekulierte darauf, dass die große Liebe plötzlich leibhaftig neben einem an der Theke stehen würde, und manchmal schien das auch tatsächlich so zu sein. Nach meiner Erinnerung ging das damals langsam mit diesen Austauschgeschichten los. Als Schüler fuhr man nach Frankreich, Italien, England und entsprechend kamen Schüler und eben auch Schülerinnen von dort dann in die eigene Stadt. Unvergessen ist mir diese im wahrsten Sinne des Wortes süße Engländerin, die plötzlich neben mir stand. Hi. Wir wechselten einige wenige Worte, dann schob sie sich eine Zigarette zwischen die Lippen, fand aber wohl in den endlosen Weiten ihrer Tasche kein Feuer. Das war natürlich meine Chance. Ich setzte ein Gesicht auf, von dem ich hoffte, es sei mein Bestes, beugte mich ein ganz klein wenig zu ihr herüber, versuchte meine Schülerstirn in Falten zu legen, wie ich das von Humphrey Bogart kannte, und fragte sie so cool wie eben möglich, Feier? Das Mädchen lachte mich aus. Jemand anderes schob sich vor und fragte, Leid? Sie nickte. Und ich hätte in diesem Moment nicht übel Lust gehabt, den ganzen Laden hier in Brand zu setzen. Dann also doch, Feier. I am the God of Hellfire and I bring you fire. You know. Wenn ich heute hier und da ein paar Jazz-Tracks einflechte, was ich sonst ja auch schon mal tue, dann heute insbesondere aus dem Grund, weil ich früher erstens gerne bei Jazzkonzerten war, zugegeben, ich bin es heute auch noch, aber eben auch gerne so versonnen eine Zigarette schon mal dazu rauchte, als die Jazzclubs noch sehr puritanisch ausgestattet waren, nicht mit so vielen Lichtern und auch nicht unbedingt in der Innenstadt, wenn ich etwa an das Domizil in Dortmund denke, früher extrem niedrige Decken, spartanische Holztische. Es wurde geraucht, was das Zeug hielt, und der Laden lag unmittelbar neben dem Puff. Heute schön, edel, wunderbar, auf 2 Etagen in der Dortmunder Innenstadt und natürlich auch mit fantastischen House-DJs, die gerne auch mal Tracks spielen, in denen so ein kurzes Trompetenlick zu hören ist, was dann über 7 Ecken links, rechts, vorne geradeaus gedacht natürlich auch zumindest jazzy ist. Sperrstunde, Putzlicht. Dieses ekelhaft grelle Licht, Putzlicht, so nannten wir es, irgendwann zwischen 1 und 3 in der Nacht ging es an und bedeutete Schluss aus Ende. Dann gab es noch ein letztes Bier und entsprechend dazu wurden die letzten 1 oder 2 Zigaretten gedreht. Eine Zeit lang stieg ich um auf Ascot, ebenfalls ein Drehtabak, den außer mir kaum jemand rauchte. Er schmeckte auch nicht sonderlich. Aber ich wollte eben nicht rauchen, was alle anderen auch rauchten. Samson oder Drum, meinetwegen auch Drum. Rauchen gerade in Kneipen hatte natürlich immer auch etwas mit Coolness zu tun. Zumindest eingebildeter Coolness. Wie man da so saß, den Tabakbeutel vor sich liegen hatte. Die Spitze der Coolness war natürlich der schwarze Krause. Das Zeug haut dir die Lunge weg. Der Tabak war tatsächlich fast schwarz und ist es noch. Ihn zu rauchen symbolisierte so viel wie die Zukunft hinter sich haben. Die Berber in der Stadt, die Stadtstreicher, die rauchten ihn übrigens auch. Irgendwo war der schwarze Krause in der eigenen Tasche so auch ein Zeichen gelebter Solidarität. Vielleicht sogar ein politisches Statement? Ein Freund jedenfalls, Horst Müller, alle riefen ihn nur Horsti Schmandhoff, nach einer Figur des linken Liedermachers Franz Josef Degenhardt. Der rauchte den schwarzen Krausen und in der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, war er auch. Letztlich aber war es egal, wer was rauchte. Das letzte Lied des Abends, oder besser der Nacht, der Rausschmeißer-Song, so etwas gibt es bekanntlich bis heute, war jedenfalls immer und immer wieder einer aus der Feder von Reinhard May. Mit diesem wunderbaren Reim, was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Bekannt geworden freilich ist das Lied durch das Duo Inga und Wolf. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mir als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komme oder geh, und für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nicht fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Inga und Wolf, gute Nacht, Freunde, rauchen. Wer das Rauchen in Kneipen, Clubs und sonstigen öffentlichen Veranstaltungsräumen verteidigt, mag halbwegs vernünftige Argumente haben, ebenso wie diejenigen, die es verteufeln, sie natürlich auch haben. Die Diskussionen darüber sind hinlänglich bekannt. Auch von einer Rauchkultur ist es öfteren die Rede. Und bei denen, die sie ins Feld führen, mag vielleicht die Hoffnung mitschwingen, eine solche Rauchkultur spiegele sich am Ende womöglich auch im Liedgut populärer Musik irgendwie wider. Als Raucher muss ich betreten eingestehen, sie tut es nicht. Songs zum Thema Rauchen sind schlicht Mangelware. Nehmen wir zum Beispiel die klassische Grundspielart populärer Musik, den Blues. In seinen Texten geht es um Frauen, ums Reisen, ums Saufen und, ja, ums Essen. Du wirst im Blues am Ende des Tages mehr Lieder über Bohnen finden, als über Zigaretten, Zigarren und Pfeifen, Tabak zusammen. Vielleicht freilich liegt das an der Selbstverständlichkeit des Rauchens, der eben untrennbar bis hierhin miteinander verbundenen Geschichte aus Kneipen, Kaschemmen, Saufen und Rauchen. Stellen wir uns einfach vor, es kommen Leute in die Kneipe herein und rufen: Hey Mr. Barkeeper, keine Bange, wir nehmen dich schon nicht in die Zange, hör einfach gut zu und komm mal hier, ein Scotch, ein Bourbon, ein Bier. Eine solche Szenerie schließt das Rauchen doch ein, so dass es nicht auch noch groß besungen werden muss, oder? One bourbon. Hornbill. Hey, Mr. Bartender, call me here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night before that. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar, at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Foley. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. By that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was 1:45. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. Alexis Conner, John Lee Hooker, One Scotch, One Bourbon, One Beer und Rauchen. Ich persönlich habe meine nächtlichen Kneipenbesuche über die Jahre doch ein wenig reduziert. Und meistens gehe ich heutzutage kurz nach dem Frühstück in die benachbarte Kneipe. Am Zentral heißt sie. 5 Minuten Wegstrecke. Warum? Die übrigen Gäste dort sind vormittags noch lange nicht so betrunken wie abends. Man kann sich einfach besser unterhalten. Wobei der alte Günther immer dasselbe redet. Die Politiker, Kontoauszüge und Baustellen. Das sind seine Themen. Jemand anderes schwor heute Morgen Stein und Bein, das große Problem in Deutschland sei, dass niemand beim Arbeitsamt irgendeine Ahnung hätte. Und genau das hätte er denen auch geschrieben. Eine Frau wandte daraufhin ein, eben jenes Amt finanziere ihrer Tochter gerade den Lkw-Führerschein. Das konnte wieder ein anderer nicht glauben. Es kam zum lautstarken Streit. Haltet jetzt mal alle euer Maul, rief Vula, die griechische Wirtin, und brachte mir kurz darauf meinen Kaffee. Dann nahm sie aus dem riesigen sogenannten Kannenstock, so bezeichnet man eine dieser uralten Schrankregalkonstruktionen, in denen sich Gläser, Schnapsflaschen und etliches mehr verstauen lässt, aus diesem Kannenstock hinter sich also nahm sie einen Elefanten. Sie hat Dutzende davon, aus Holz, aus Plastik, und säuberte ihn mit einem Lappen. Ich sah, dass zwischen all den Elefantenfiguren in diesem Kannenstock auch ein Mammut stand und ein Bison. Bison halt durch, bear up, beißen. So war die japanische Mädchenband Shonen Knife einst diesem bedrohten Tier zur Seite gesprungen. Bison. Einen Drehtabak dieses Namens gab es auch früher. Das Zeug hatte, wenn ich es recht bedenke, ich auch einmal geraucht, und in der Tat, irgendwie hatte es nach Bison geschmeckt. Verdammt lang her, dachte ich bei mir heute Morgen und zündete mir dann erst einmal eine an. Rauchen. rauchen. Kein Bier, kein Scotch, kein Bourbon, nein, Kaffee. Ich suche nach neuen Wegen, die elende Klammer zwischen Alkohol und Nikotin aufzubrechen. Zugunsten neuerer, gesünderer Kombinationen. Kaffee und Plätzchen zum Beispiel. Oder, wenn schon Alkohol, dann vielleicht Milch dazu. Milch und Alkohol. Milk and Alcohol. So wie Dr. Feelgood es bereits vor langer, langer Zeit besungen hat. Paprock, Kneipenrock. Während ich heute Morgen darüber grübelte, ging jemand ein ums andere Mal zur Musikbox und wählte wieder und wieder ein Lied von Jennifer Rostock. Titel: Es tut wieder weh. Irgendwann tat es mir wirklich weh. Ich warf eine Münze in den Automaten, wählte Bo Diddley und zündete mir erst einmal eine an. Judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Judge a book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Looking at the king, you can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. Der großartige Lee Brillo, leider verstorben, und seine Band Dr. Feelgood, Milk and Alcohol, rauchen. Ja, die Raucher befinden sich auf dem Rückzug. Die Verbote mehren sich und am Ende bleibt womöglich wirklich nichts weiter als die Zigarette danach, im eigenen Bett. Dass sie von allen die Beste sei, wie es immer wieder gerne heißt, kann und will ich so nicht bestätigen. Man kann auch ohne Nikotin guten Sex haben, oder? Und außerdem, die Zeiten ändern sich. Wieso überhaupt Zigarette danach, werden einige einwenden, wenn sie doch auch währenddessen durchaus genießbar ist. Ich persönlich schätze Zigaretten nachts gegen 3, 3:30 in irgendwelchen Clubs, starre in mein Bier, versuchsweise wie Humphrey Bogart oder der Privatdetektiv Philip Marlowe, die berühmte Figur aus den Romanen des Autors Raymond Chandler, in entsprechenden Verfilmungen mit Robert Mitchum, ein absolutes Muss. Und sinniere leicht melancholisch und sentimental über Gott und die Welt und die Liebe. Die Liebe ist wie eine Zigarette, murmle ich und wende mich einer Frau zu, die fast unmittelbar neben mir auf einem Hocker an der Bar sitzt und die ich eben bereits kurz habe Englisch sprechen hören. Ich kann mein Feuerzeug nicht finden, werfe ihr einen fragenden Blick zu und erkundige mich. Light, love is like a cigarette, schiebe ich hinterher. Und sie lächelt zurück. first album recorded right here. It's called John Lee Hooker. Dieser Titel hier ist übrigens nicht von John Lee Hooker, auch wenn dessen Name eben anklang. Er ist von Johnny Rivers, Live at the Whiskey A Go Go, vor Urzeiten eingespielt, vorgeführt, hier mit dem Titel John Lee Hooker. Rauchen, was können wir tun? Wir, die Sünder, die Nikotinsünder. Wir können runtergehen zum Fluss und da am Ufer rauchen. Oder aber wir starten unsere Yacht, fahren raus aufs Wasser und sündigen dort. Wer wollte uns das verbieten? Auf meiner eigenen Yacht werde ich doch wohl noch rauchen dürfen, oder? Schade eigentlich, dass es hierzulande keine Tabakstraße gibt. So wie Drosselweg, Amselweg, Kaiserstraße, Tabakstraße. Früher sagte man Leuten, denen hierzulande nicht alles passte, du, wenn dir das nicht passt, geh doch nach drüben. Gemeint war die ehemalige DDR, über die Mauer also. Analog dazu ließe sich dann heute sagen, raus aus unseren rauchfreien Versammlungsstätten, ihr könnt ja in die Tabakstraße gehen, die es ja im Übrigen tatsächlich gibt, die Tobacco Road in Durham, North Carolina, USA. Zum Zeitpunkt allerdings, als John Loudermilk seinen berühmten Song mit eben diesem Titel schrieb, Tobacco Road, Ende der 50er Jahre, gab es sie wohl so noch nicht. Vorbild und somit Inspiration zum Song jedenfalls war vielmehr die South Holman Street, gerne auch Marvin's Alley genannt, mitsamt dem angrenzenden Platz, dem South Holman Place in Durham eben. Ganz früher hatten Baumwollspinnereien da die Gegend dominiert. Dann allerdings kam der Tabak, der dort umgeschlagen wurde. Und mit ihm kamen die billigen Spielhöllen, die Spelunken, kleine und große Gangster, die Prostitution. Eigentlich kommt Durham bis heute immer wieder ins Gerede, gerade seine finsteren Ecken, in denen man freilich bis heute ungestört rauchen kann. Auch auf die Gefahr hin, dass die Zigarette danach womöglich im Handumdrehen zur Zigarette davor wird. Mein Vater schon pflegte immer zu sagen, siehst du die Toten dort im Tal? Das sind die Raucher von Reval. Dann zündete er sich eine an. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. In tonight's Sunday Spotlight, gang violence. It's a growing problem, up more than 50% since 1991. That's almost as high as during the crack epidemic 15 years ago. And as a new documentary highlights, it's now surging in smaller cities you may not expect. From Tulsa, Oklahoma, to Durham, North Carolina. I'd like to welcome all of you to the Bull City. better known as Durham. Uh-huh. Right now we in the heart of it. Got the butter team. The butter team. Let's get it. Nice wonder, y'all. And y'all, it's truly BDK style. Big Daddy Kane in the house. Feel me out. Staring in the face of death and I'm looking in the mouth like, goddamn, I found Brooklyn in the south. Coming up inside the hood, it's due to curse you. I'm coming up inside the hood, it's universal. The shells from the batches, they spit the same. As well when they clap it, they hit the same. The Dutch and the backwoods get split the same. You ask me about down here, I'm like, shit the same. Folks be mostly moving low-key, trying to make the dough be grossly OT. We surely, we out handling shit right. And let off more rounds than the championship fight. Them die against me, and we can take it from mid-wide to NC. It's simply that anywhere you at, you can still be hood. My niggas in the dirty, dirty, what's really good? These streets out here take a lot to run. When you claim gangster, if you're not, you're done. On your grind, can't nobody stop you, son. Lick a shot up in the air, like the block you from. These streets out here take a lot to run. When you claim gangster, if you're not, you're done. On your grind, can't nobody stop you, son. Lick a shot up in the air, like the block you from. Durham and see the place. I've ever known